Abschnitt 7 aus Oliver Twist, Band 1 von Charles Dickens, übersetzt von H. Roberts. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 16. Kapitel, was sich mit dem entführten Oliver begab. Es wurde immer finsterer, der Nebel immer dichter und bald fing es auch an zu regnen. Nancy vermochte selbst kaum Schritt zu halten mit Sykes, der Oliver halb trug und ihn halb gehen oder laufen ließ. Sie hatten Smithfield erreicht, als tiefe Glockenklänge die Stunde verkündeten. Sykes und Nancy standen bei den ersten Schlägen still und wendeten sich um nach der Richtung, aus welcher die Töne erschallten. 8 Uhr, Bill«, sagte Nancy. »Ich habe selbst Ohren«, erwiderte Sykes mürrisch. »Ich möchte wohl wissen, ob Sie es schlagen hören können«, fuhr Nancy fort. »Natürlich können Sie's«, sagte Sykes. »Es war um Bartholomä, als ich in Dopes gesteckt wurde.« Anmerkung des Übersetzers: Dopes gleich Gefängnis. »Und auf dem ganzen Markt schnarrte keine Pfennigtrompete, die ich nicht gehört hätte. Nachdem ich für die Nacht eingeschlossen war, machte der Lärm und das Getöse draußen das vermaledeite alte Gefängnis so still und einsam, dass ich mir den Kopf hätte einrennen mögen an den Basteln.« Anmerkung des Übersetzers: Basteln gleich Eisenstäbe. »Die armen Bursche, ach Bill, was Sie für schmucke junge Leute sind!« »Ja, ja, so sprecht ihr Weibsbilder alle. Schmucke junge Leute, doch sie sind so gut wie tot, also mag's gleich viel sein.« Er fasste den Knaben wieder fester und trieb zur Eile an. »Noch einen Augenblick«, sagte das Mädchen, »ich würde nicht vorbeilaufen, wenn ihr's wärt, der zum Galgen herausgeführt würde, wenn's wieder 8 schlägt. Ich würde auf und nieder trawallen, bis ich niedersenke, und wenn fußhoher Schnee läge und ich hätte kein warmes Tuch, mich einzuhüllen.« »Das sollte mir wohl viel helfen«, bemerkte der nicht sentimentale Sykes. »Könntest du mir nicht erkulm und 20 Ellen Kabul reinpraktizieren? So möchtest du 50 Meilen laufen oder ganz zu Hause bleiben. Das wäre mir alles nichts nütze. Vorwärts, steh hier und paternelle nicht.« Anmerkung des Übersetzers: Kulm bedeutet Pfeile, Kabul bedeutet Seil oder Strick und paternelle bedeutet predigen. Das Mädchen brach in ein Gelächter aus, ergriff Olivers Hand und sie eilten weiter. Oliver fühlte, dass ihre Finger zitterten, und als sie an einer Gaslampe vorüberkamen, sah er, dass ihr Gesicht totenblass war. Sie lenkten nach einer halben Stunde in eine enge, schmutzige Gasse ein, die fast ganz von Trödlern bewohnt zu sein schien, und standen vor einem Laden still. Das Haus schien unbewohnt zu sein und sah halb verfallen aus. Über der Tür war eine Tafel angenagelt, auf welcher zu lesen war, dass das Haus zu vermieten sei. Sie schien jedoch dort schon Jahre befestigt gewesen zu sein. »Alles gut«, sagte Sykes vorsichtig umherlugend. Er klopfte auf eine besondere Weise, die Tür wurde leise geöffnet und im Augenblick befanden sich alle drei auf der Hausflur. Ein Licht zeigte den Weg. Sie stiegen einige Treppstufen hinunter, gingen durch eine leere Küche und traten in ein niedriges, dumpfiges Gemach ein. Ein lautes Gelächter schallte ihnen entgegen. Charlie Bates wälzte sich im eigentlichen Sinne vor Vergnügen über den gar zu kostbaren Spaß auf dem Boden, riss sodann Jack Dawkins das Licht aus der Hand, hielt es Oliver dicht vor das Gesicht und beschaute ihn von allen Seiten, während ihm Fagg in scherzhafter Weise tiefe Verbeugungen machte und der gepfefferte Baldoberer, der von ernsterem Wesen war und sich nicht leicht der Heiterkeit überließ, wenn es Geschäfte zu verrichten galt, sorgfältig seine Taschen durchsuchte. »Ich freue mich unendlich, Sie so wohl zu sehen, mein Lieber«, sagte der Jude. Der Gepfefferte soll ihnen geben einen anderen Anzug, damit sie den sonntägischen nicht verderben gleich. Warum schrieben sie es nicht, dass sie kommen wollten? Wir hätten dann treffen können noch bessere Vorbereitungen, aber sie sollen dennoch etwas Warmes bekommen zum Abendbrot. Jetzt lächelte sogar der Baldoberer. Da er jedoch in diesem Augenblicke die 5-Pfund-Note hervorzog, so ist es zweifelhaft, ob der Witz vergänzt oder die erfreuliche Entdeckung seine Heiterkeit erregte. »Holla, was ist das?« rief Sykes und trat auf den Juden zu, als derselbe die Banknote hinnahm. »Die ist mein Fagin.« »Nein, nein, mein Lieber«, entgegnete der Jude, »mein Bill, mein, ihr sollt die Bücher haben.« »Bekomm ich und Nancy sie nicht«, sagte Sykes mit entschlossener Miene, »den Hut aufsetzend, so bring ich den Buben wieder zurück.« Der Jude fuhr empor und Oliver gleichfalls, obgleich aus einem ganz anderen Grunde. Er hoffte, der Streit würde damit enden, dass man ihn wieder nach Pentonville zurückbrächte. Allein Sykes entriss dem Juden unter Schelten und Drohen die Banknote, faltete sie kaltblütig zusammen und knüpfte sie in den Zipfel seines Halstuchs. »Es ist für unsere Mühe und noch nicht halb genug«, sagte er. »Behaltet ihr die Bücher, wenn ihr gern lest, und wo nicht, schlagt sie los.« »Es sind prächtige Bücher, nicht wahr, Oliver?« fiel Charlie Bates ein, als er die klägliche Miene gewahrte, womit Oliver zu seinen Peinigern emporblickte. »Sie gehören dem alten Herrn«, sagte Oliver händeringend, »dem lieben, guten alten Herrn, der mich in sein Haus nahm und mich pflegen ließ, als ich todkrank lag. Oh, bitte, schickt sie zurück, schickt ihm die Bücher und das Geld zurück. Behaltet mich hier mein Leben lang, aber bitte, bitte, schickt sie nur zurück. Er wird glauben, dass ich sie gestohlen hätte, und die alte Dame und alle, die so freundlich gegen mich waren, werden es denken. Oh, habt Erbarmen und schickt die Bücher und das Geld zurück.« Oliver fiel vor dem Juden auf die Knie nieder und hob flehend und ganz in Verzweiflung die Hände zu ihm empor. »Der Bube hat recht«, sagte Fagin, listig umherblickend und die buschigen Augenbrauen zusammenkneifend. »Du hast recht, Oliver, hast ganz recht. Sie werden allerdings glauben, dass du sie gestohlen hast.« »Ha, ha, ha«, kicherte er und rieb sich die Hände. »Es hätte sich ganz unmöglich treffen können, besser, und wenn wir noch so gut gewählt hätten, die Zeit.« »Versteht sich«, fiel Sykes ein, »ich wusste es gleich im selbigen Augenblick, als ich ihn durch Clerkenwell mit den Büchern unterm Arme daherkommen sah. Es ist nun alles gut, es müssen schwachköpfige Betbrüder sein, hätten ihn sonst gar nicht eingenommen, und sie werden auch keine Nachfrage anstellen, aus Furcht, dass sie ihn anklagen müssten und ihn gerumpelt zu sehen. Wir haben ihn jetzt fest genug.« Anmerkung des Übersetzers: gerumpelt bedeutet auf den Schub fortführen, deportieren. Oliver hatte unterdessen bald Sykes, bald Fagin angesehen, als wenn er ganz betäubt wäre und kaum verstände, was gesprochen wurde. Allein bei Bills letzten Worten sprang er plötzlich empor und stürzte unter einem Geschrei nach Hilfe aus der Tür hinaus, dass die nackten Wände des Hauses davon widerhallten. »Halt den Hund zurück, Bill«, schrie Nancy und eilte vor die Tür und verschloss sie, als der Jude mit seinen beiden Zöglingen Oliver nachgestürzt war. »Halt den Hund zurück, er reißt ihn in Stücke.« »Ist ihm gerade recht«, rief Sykes und suchte sich von dem Mädchen loszumachen. »Lass mich los, oder ich renn dir den Kopf gegen die Wand.« »Ist mir alles gleich viel, Bill, ist mir alles gleich viel«, schrie das Mädchen sich heftig gegen ihn sträubend. »Er soll nicht von dem Hunde zerrissen werden, und wenn es mein Tod ist.« »So«, tobte Sykes, »sollst nicht lange warten auf deinen Tod, wenn du nicht im Augenblick ablässest.« Er schleuderte sie in die fernste Ecke des Gemachs, gerade als der Jude, Jack und Charlie den Flüchtling wieder hereinschleppten. »Was gibt's hier?« fragte Fagin. »Ich glaube, die Dirne ist toll geworden«, erwiderte Sykes in Wut. »Nein, ich bin nicht toll«, rief Nancy blass und atemlos dazwischen. »Nein, Fagin, glaubt's nicht.« »Dann sei ruhig, willst du wohl«, sagte der Jude mit drohender Gebärde. »Das will ich auch nicht«, erwiderte Nancy mehr schreiend als redend. »Was willst du nun?« Mr. Fagin war mit den Sitten und Gebräuchen der Spezies des Menschheit-Genus hinlänglich bekannt, welcher Miss Nancy angehörte, und sich ziemlich überzeugt zu fühlen, dass es einigermaßen gefährlich sein würde, die Unterhaltung mit ihr für den Augenblick fortzusetzen. Er wendete sich daher, um die Aufmerksamkeit der Gesellschaft abzulenken, zu Oliver. »Du wolltest also fortlaufen, mein Lieber«, sagte er, einen Knotenstock aufhebend, der am Kamine lag. »Wolltest rufen die Polizei, nicht wahr, mein Schatz? Ich will dich von der Krankheit kurieren, lieber Engel.« Er hatte bei diesen Worten Oliver beim Arme gefasst, versetzte ihm einen Schlag über den Rücken und hob den Knotenstock wieder empor, als Nancy auf ihn zustürzte und ihm den Stock aus der Hand riss und in das Feuer schleuderte. »Ich leid's nimmermehr«, Fagin, schrie sie. »Ihr habt den Knaben, und was wollt ihr mehr? Lasst ihn zufrieden, oder ich tue etwas an euch, das mich vor meiner Zeit an den Galgen bringt.« Sie stampfte bei dieser Drohung heftig mit den Füßen und blickte mit verbissenen Lippen, geballten Fäusten und blass vor Zorn und Wut wechselweis den Juden und Sykes an. »Ah, Nancy«, sagte der Jude nach einer kurzen, verlegenen Pause beschwichtigend, »du übertriffst dich wirklich heute Abend selbst. Spielst ganz prachtvoll deine Rolle, liebes Kind.« »So«, entgegnete Nancy, »nehmt euch nur in Acht, dass ich sie nicht zu gut für euch spiele. Ich sag es euch vorher, ihr werdet euch sehr schlecht dabei stehen.« Es gibt wenige Männer, die sich nicht gern enthielten, ein in Wut geratenes und obenein von nichts achtender Verzweiflung beseeltes Frauenzimmer noch mehr zu reizen. Der Jude sah ein, dass es ihm nichts helfen könne, sich noch länger zu stellen, als wenn er Nancys Zorn für bloß erkünstelt hielte, fuhr unwillkürlich einige Schritte zurück und blickte halb bittend, halb verzagend nach Sykes. Dieser mochte glauben, sein persönliches Ansehen erfordere es, Nancy baldigst wieder zur Vernunft zu bringen, und begann daher seine Operationen mit zahlreichen und kräftigen Drohungen und Verwünschungen, wobei er den Beweis lieferte, dass er es in diesem Genre in der Tat zur Meisterschaft gebracht hatte. Als sie keinen sichtbaren Eindruck machten, ging er zu noch überzeugenderen Argumenten vor. »Was soll das bedeuten, Dirne?« tobte er unter Hinzufügung einer Verwünschung, die die Blindheit so gewöhnlich als die Masern machen würde, wenn der Himmel sie nur halb so oft wahr machte, als man sie auf Erden hört. »Was willst du damit bezwecken? Weißt du zum Geier, wer du bist? Was du bist?« »Oh ja, ich weiß es nur zu gut«, erwiderte Nancy unter krampfhaftem Lachen und den Kopf hin und her wiegend, um gleichgültig zu erscheinen, was ihr jedoch schlecht gelang. »Dann sei ruhig, oder ich werde dich auf lange Zeit zum Stillschweigen bringen.« Sie lachte abermals, blickte flüchtig nach Sykes, wendete das Gesicht ab und biss sich die Lippen blutig. »Du bist mir die Rechte, dich auf die menschenfreundliche und honette Seite zu legen«, fuhr er verächtlich fort. »Der Bursch wird eine saubere Freundin an dir haben, wozu du dich aufwirfst.« »Und beim allmächtigen Gott, ich bin es«, rief sie mit leidenschaftlicher Heftigkeit, »und ich wollte lieber, dass ich auf der Straße tot niedergefallen oder in das Gefängnis geworfen wäre, statt derer, denen wir so nahe waren, als dass ich mich dazu hergegeben hätte, ihn hierher zu bringen. Er ist von heut Abend an ein Dieb, ein Lügner, ein Mörder, ein Teufel und alles, was nur schlecht und verworfen heißen mag. Ist das nicht genug für den armen Halunken? Muss er ihn oben einschlagen?« »Hört, Bill«, fiel der Jude dringend und nach dem mit gespanntem Ohr zuhörenden Knaben hindeutend ein. »Wir müssen freundliche Worte gebrauchen.« »Freundliche Worte, Bill!« »Freundliche Worte«, schrie das in seiner Wut schrecklich anzusehende Mädchen, »freundliche Worte, ihr Schuft, ja, die verdient ihr auch von mir. Ich habe gestohlen für euch, als ich noch nicht halb so alt war als dies Kind hier und bin im selbigen Geschäft und im selbigen Dienst seit 12 Jahren gewesen. Wisst ihr das nicht? Sprecht, wisst ihr es nicht? Ja, ja, doch, erwiderte der Jude besänftigend, du hast ja aber auch davon dein Brot. Freilich, ich habe mein Bettelbrot, davon schrie sie immer heftiger, und die kalten, nassen, schmutzigen Straßen sind meine Wohnung, und ihr seid der ruchlose Mann, der mich Tag und Nacht hinaustreibt und mich Tag und Nacht hinaustreiben wird, bis ich im Grabe liege. Die Galle des Juden wurde erregt. Er drohte ihr, sie zerraufte ihr Haar, stürzte auf ihn zu, und auf seinem Gesichte würden ohne Zweifel sichtliche Spuren ihrer Rache zurückgeblieben sein, hätte nicht Sykes eben noch zur rechten Zeit ihre Arme festgehalten. Sie bemühte sich vergeblich, sich von ihm wieder loszureißen, und sank in Ohnmacht. Sykes legte sie auf eine Art Lager nieder und bemerkte ruhig, es sei nun alles gut, da sie im Zorn große Armstärke besäße. Der Jude wischte sich die Stirn und lächelte, und sowohl er als Sykes und die Knaben schienen den ganzen Vorfall als einen gewöhnlichen, im Geschäft häufig vorkommenden zu betrachten. »Nicht wahr, Fagin, er soll morgen seine besten Kleider nicht tragen?« fragte Charlie Bates greinend, und der Jude verneinte, Charlies liebliches Greinen erwidernd. Master Bates schien sich seines Auftrags höchlich zu freuen, führte Oliver in das anstoßende Gemach, in welchem einige Betten der Art standen, wie er sie bereits kennengelernt, und zog mit unbezwinglichem Gelächter die alten Kleidungsstücke hervor, die sich Oliver so viel Glück gewünscht, ablegen zu dürfen, und die Fagin auf die erste Spur seines Aufenthalts bei Mr. Brownlow gebracht hatten. »Sieh die sonntägischen aus«, sagte Charlie, »ich will sie Fagin zum Aufheben geben. Welch ein prächtiger Spaß!« Der arme Oliver gehorchte widerstrebend und wurde darauf von Charlie im Dunkeln gelassen und eingeschlossen. Master Bates' Gelächter und die Stimme Betsys, die nach einiger Zeit erschien und ihre Freundin zum Bewusstsein zurückzurufen sich bemühte, wären gar wohl geeignet gewesen, ihn unter anderen Umständen wach zu erhalten. Allein er war erschöpft und unwohl und schlief daher bald ein. 17. Kapitel. Olivers Schicksal bleibt fortwährend ungünstig. In jedem guten mörderischen Melodrama auf der Bühne wechseln komische und tragische Szenen so regelmäßig wie die roten und weißen Lagen einer Speckseite. Diese Abwechslungen erscheinen uns abgeschmackt, sind indes keineswegs unnatürlich. Die Übergänge im wirklichen Leben von wohlbesetzten Tischen zu Sterbebetten oder von Trauer zu Festtagskleidern sind nicht minder schroff oder gefühlverletzend. Wir aber sind beschäftigte Mitspielende statt bloßer Zuschauer, was einen unermesslichen Unterschied bildet. Den Schauspielern sind die plötzlichen Übergänge nicht auffällig. Sie haben sozusagen keine Augen für dieselben, die von den Zuschauern verkehrt, unnatürlich, extravagant genannt werden. Verdamme mich daher nicht zu voreilig, geneigter Leser, wenn du in meinem Buche einen häufigen Wechsel des Schauplatzes und der Szenen findest, sondern erzeige mir die Gunst zu prüfen, ob ich Recht oder Unrecht dabei gehabt habe. Meine Erzählung soll meiner Ansicht nach wahr sein und ohne unnötige Abschweifungen auf ihr Ziel lossteuern. Ich bitte, folge mir für jetzt vertrauensvoll nach der Stadt, in welcher mein kleiner Held das Licht der Welt erblickte. Mr. Bumble trat eines Morgens früh aus dem Armenhause mit der wichtigsten Miene heraus und durchschritt die Straßen mit einer Haltung und einem Wesen, dass man es ihm sogleich ansah. Sein Inneres war von Gedanken erfüllt, zu groß, um sie aussprechen zu können. Er begab sich hinaus zu Frau Mann, die ihn verwünschte, als sie ihn erblickte und ihn, sobald er eingetreten war, bekümmert fragte, weshalb er sich denn so lange nicht habe sehen lassen. Bumble händigte ihr das Kostgeld vom letzten Vierteljahre ein und kündigte ihr an, dass er in einer Postkutsche nach London reisen werde, um zwei Arme nach der Hauptstadt zu schaffen und im Auftrage des Direktoriums in den Gerichtssitzungen von Clerkenwell aufzutreten. Frau Mann war erstaunt, und er erläuterte daher, die Kranken würden freilich in der Regel auf offenen Karren fortgeschafft, damit sie sich nicht in den bedeckten, der Zugluft ausgesetzten Wagen umso leichter erkälteten. Allein der Besitzer der einen der beiden wetteifernden Postkutschen nehme die jetzt fortzuschaffenden um ein sehr billiges mit, sie kämen schnell vorwärts und so würde ihr Transport im Kirchspiel weniger kosten als ihr Begräbnis, das, wie zu fürchten sei, von selbigem bezahlt werden müsse, wenn man sie nicht vor ihrem Verscheiden einem anderen Kirchspiele überweisen könne. Der würdige Kirchspieldiener erkundigte sich darauf nach den Zöglingen Frau Manns überhaupt und nach dem kleinen Dick insbesondere. Zustand und Befinden der Ersteren waren sehr befriedigend, wie Frau Mann versicherte, und Dick wurde geholt. Bumble fragte ihn rauh genug, wie es ihm ginge. »Ich glaube, dass ich bald sterben muss«, erwiderte der kleine Patient, »und ich freue mich auch recht darauf, denn ich habe ja keine Freude hier. Sagen Sie doch Oliver Twist, wenn ich erst tot bin, ich hätte ihn sehr lieb gehabt und tausendmal an ihn gedacht und wie er allein und hilflos umherwandern müsste.« Er hatte die Worte mit einer Art von Verzweiflung gesprochen, ohne sich von Frau Manns pantomimischen Drohungen irren zu lassen, doch erstickten endlich Tränen seine Stimme. »Frau Mann«, bemerkte Bumble, »ich sehe wohl, dass der eine ist wie der andere. Sie sind samt und sonders durch den Taugenichts Oliver Twist verführt und verdorben. Ich werde dem Direktorium Anzeige von dem Falle machen, damit strengere Maßregeln angeordnet werden. Lassen Sie ihn sogleich wieder hinausbringen.« Dick wurde in den Kohlenkeller gebracht und Bumble begab sich wieder zur Stadt zurück, wo er sich in kürzester Frist reisefertig machte und mit den beiden nach London zu schaffenden Armen die bestellten Außenplätze der Postkutsche einnahm. Die beiden Armen klagten viel über Kälte. Bumble hüllte sich dicht in seinen Mantel, philosophierte ziemlich missvergnügt über den Undank und die unablässigen, unzufriedenen Klagen der Menschen und fühlte sich erst wieder recht behaglich, als er in dem Gasthause, in welchem die Kutsche anhielt, sein gutes Abendessen eingenommen, seinen Stuhl an den Kamin gestellt hatte, sich niederließ und ein Zeitungsblatt zur Hand nahm. Wer beschreibt sein Erstaunen, als er gleich darauf den nachstehenden Artikel fand? 5 Guineen Belohnung. Am vergangenen Donnerstagabend hat sich ein Knabe namens Oliver Twist aus seiner Wohnung in Pentonville entfernt und mit oder ohne seine Schuld nichts wieder von sich hören lassen. Es werden hierdurch demjenigen 5 Guineen gelobt, der eine Mitteilung zu machen geneigt und imstande ist, die zur Wiederauffindung des besagten Oliver Twist führen kann oder über denselben seine Herkunft und so weiter genauere Auskunft gibt. Diesem Anerbieten folgte eine genaue Beschreibung Olivers und Mr. Brownlows Adresse. Bumble las dreimal mit großem Bedacht, fasste darauf rasch seinen Entschluss und war nach wenigen Minuten auf dem Wege nach Pentonville. Im Hause Mr. Brownlows angelangt, kündigte er sofort den Zweck seines Besuchs an. Frau Bedwin war außer sich vor Freude und Rührung, erklärte es immer gewusst und gesagt zu haben, dass Oliver bald wiedergefunden werden würde, brach in Tränen aus und die Magd eilte zu Mr. Brownlow hinauf, der ihr gebot, den Angemeldeten augenblicklich hereinzuführen. Bumble trat ein und Mr. Grimwig, der sich zufällig bei seinem Freunde befand, fasste ihn scharf in das Auge und rief aus, Ein Kirchspieldiener, so wahr ich lebe, ein Kirchspieldiener. Ich bitte, Liebster, jetzt keine Unterbrechung, sagte Brownlow. Setzen Sie sich, Sir, Sie kommen zu mir auf Veranlassung dessen, was ich in die Blätter habe einrücken lassen. Ja, Sir. Sie sind ein Kirchspieldiener? Ja, Sir, erwiderte Bumble stolz. Wissen Sie, wo sich das arme Kind gegenwärtig befindet? Fragte Brownlow ziemlich ungeduldig. Nein, Sir. Was wissen Sie denn aber von ihm? Reden Sie, wenn Sie etwas zu sagen haben, was wissen Sie von ihm? Sie werden wohl eben nicht viel Gutes von ihm wissen, fiel Grimwig kaustisch ein, nachdem er Bumbles Mienen sorgfältig geprüft hatte. Bumble erkannte sogleich mit großem Scharfsinn den Wunsch des Herrn, Ungünstiges über Oliver zu vernehmen, und antwortete durch ein feierlich bedenkliches Kopfschütteln. »Sehen Sie wohl«, sagte Grimwig zu Brownlow mit einem triumphierenden Blicke. Brownlow sah Bumble besorglich an und forderte ihn auf, was er von Oliver wüsste, in möglichst kurzen Worten mitzuteilen. Bumble räusperte sich und begann. Er sprach mit umständlicher Weitschweifigkeit. Der kurze Sinn von allem, was er vorbrachte, war, Oliver sei ein armer Kirchspielknabe von armen und lasterhaften Eltern, habe von seiner Geburt an nur Falschheit, Bosheit und Undankbarkeit gezeigt und seiner Gottlosigkeit dadurch die Krone aufgesetzt, dass er einen mörderischen und feigherzigen Angriff auf einen harmlosen Knaben gemacht und darauf seinem Lehrherrn entlaufen sei. »Ich fürchte, dass Ihre Angaben nur zu wahr sind«, sagte Mr. Brownlow traurig. »Hier sind die 5 Guineen. Ich würde Ihnen gern 3-mal so viel gegeben haben, wenn Sie mir etwas Vorteilhafteres über den Knaben hätten sagen können.« Hätte Brownlow das früher gesagt, so würde Bumble seinem Berichte wahrscheinlich eine ganz andere Färbung gegeben haben. Es war jedoch zu spät, er schüttelte daher mit bedeutsamer Miene den Kopf, steckte die 5 Guineen ein und ging. Mr. Brownlow war so niedergeschlagen, dass selbst Grimwig ihn nicht noch mehr betrüben mochte. Er zog endlich heftig die Klingelschnur. »Frau Bedwin«, sagte er, als die Haushälterin eintrat, »der Knabe, der Oliver, war ein Betrüger.« »Das kann nicht sein, Sir, kann nicht sein«, entgegnete Frau Bedwin nachdrücklich. »Ich sage Ihnen aber, dass es so ist. Wir haben soeben einen genauen Bericht über ihn angehört. Er ist von seiner ersten Kindheit an durch und durch verderbt gewesen.« »Und ich glaube es doch nicht, Sir.« »Nimmermehr, Sir«, erwiderte Frau Bedwin bestimmt. »Ihr alten Weiber glaubt an nichts als an Quacksalber und Lügengeschichten«, fiel Grimwig mürrisch ein. »Ich hab's von Anfang an gewusst. Warum hörten Sie nicht sogleich auf meine Meinung und meinen Rat? Und Sie würden es getan haben, wenn der kleine Schelm nicht am Fieber krank gelegen hätte.« »Er war kein Schelm«, entgegnete Frau Bedwin sehr unwillig, »sondern ein sehr liebes, gutes Kind. Ich verstehe mich auf Kinder sehr wohl, Sir, seit 40 Jahren, Sir, und wer nie Kinder gehabt hat, darf gar nicht mitreden über sie. Das ist meine Meinung, Sir.« Mr. Grimwig lächelte nur, und Frau Bedwin war im Begriff fortzufahren, allein Brownlow kam ihr zuvor. »Schweigen Sie«, sagte er mit einer Entrüstung in Ton und Mienen, die freilich seinen Gefühlen vollkommen fremd war. »Sie erwähnen des Knaben nie wieder. Ich habe geklingelt, um Ihnen das zu sagen. Hören Sie, nie, niemals und unter keinerlei Vorwande. Sie können gehen. Und wohl zu merken, ich habe im Ernst gesprochen.« In Mr. Brownlows Hause waren betrübte Herzen an diesem Abend, und Oliver zagte das Herz gleichfalls, als er seiner gütigen Beschützer und Freunde gedachte. Es war indes gut für ihn, dass er nicht wusste, was sie über ihn gehört. Er hätte die Nacht vielleicht nicht überlebt. Ende von Abschnitt 7, gelesen von Jos van Aken. Braunschweig, 2. August 2024.